Da ich keine Geschichte des Jesuitenordens schreibe, gebe ich auch keine zusammenhängende, abgerundete Darstellung seiner politischen Tätigkeit. Ich lege Abschnitte, Augenblicksbilder aus dem fast 400-jährigen Leben des Ordens vor, aber in solcher Fülle, die ein Gesamturteil ermöglicht. Unberührt lasse ich auch die Frage, ob und inwieweit es dem Orden bei seiner Ausgedehntheit und bei seinen viel verschlungenen Beziehungen überhaupt möglich ist, politisch nicht tätig zu werden. Uns beschäftigt bloß die Tatsache, und zwar die aus einem System herauswachsende Tatsache seiner politischen Wirksamkeit und der unversöhnbare Gegensatz dieser Tatsache zu der vom Orden selbst als Grundsatz aufgestellten Behauptung über seine Abgewandtheit von der Politik. In diesem Gegensatz steckt nämlich ein gewaltiges Stück Unwahrhaftigkeit und Heuchelei, und da beide Eigenschaften Grundlage jesuitischen Wesens als System, nicht als Einzelperson bilden, ist ihre Bloßlegung zur Kennzeichnung des Ordens von besonderer Bedeutung. Der langen Reihe politischer Tatsachen und Aktenstücke schicke ich eine Warnung vor politischer Tätigkeit aus dem Jesuitenorden selbst voraus, und zwar von einer Ordensstelle aus, wo genaue Kenntnis der Dinge herrschte. Allerdings ist bei der Warnung zu bemerken, ich werde es beweisen, dass sie nicht ehrlich gemeint ist. Sie sollte den Schein wahren, weiter nichts. In seiner in das Institut des Ordens aufgenommenen Abhandlung über Mittel zur Heilung von Seelenkrankheiten bespricht Ordensgeneral Acquaviva den weltlichen und höfischen Geist, der nach Gunst und Vertraulichkeit mit Auswärtigen strebt. Ganz offenbar wendet sich der Abschnitt an die vielen Jesuiten, die als Ratgeber von Fürsten Einfluss auf die politischen Geschäfte hatten. Der General untersagt nicht kurzerhand die Annahme solcher Stellungen, obwohl sie den Ordenssatzungen widersprechen, sondern nach recht allgemeinen asketischen Lehren, wie den Gefahren des höfisch-weltlichen Geistes vorgebeugt werden könne, sagt Acquaviva in unübertrefflich schlauer und vieldeutiger Weise: Sie, nämlich diejenigen Ordensmitglieder, welche solche höfisch-weltliche Stelle innehaben, sind zu ermahnen, dass sie klug ablehnen. Sie sollten den Fürsten suggerieren, in einigen Dingen sich auch an andere der unsrigen oder an Auswärtige zu wenden, wie es die Sache mit sich bringt, damit es nicht den Anschein habe, als ob die unsrigen alles leiteten. Die Mahnung ist verständlich, wenn wir schon in einem vertraulichen Briefe vom 6. Juni 1579 des Ordensgenerals Mercurian an den Beichtvater des Herzogs Wilhelm von Bayern, den Jesuiten Mengin, lesen: Neulich schrieb mir ein Pater, ein Mann von hohem Ansehen habe ihm gesagt, wie gut würden die Eurigen daran tun und wie würde man die Gesellschaft preisen, wenn sie sich innerhalb ihrer seelsorgerischen Grenzen hielte. Siehe Dur, Gesellschaft Jesu, die Jesuiten an den deutschen Fürstenhöfen des 16. Jahrhunderts, Freiburg 1901, Seite 6. Also schon wenige Jahrzehnte nach Stiftung des Ordens hatte Einmischung in Politik einen solchen Umfang in ihm angenommen, dass die verantwortlichen Männer das religiöse Ansehen des Ordens gegen das satzungswidrige weltlich-politische Treiben zahlreicher Ordensglieder, wenigstens der Öffentlichkeit gegenüber, glaubten schützen zu müssen. Genützt haben die Mahnungen schon deshalb nicht, weil sie von keinem ernsten Willen, dem Unfuge zu steuern, eingegeben waren. Besonders der Ordensgeneral Acquaviva hat, wie wir sehen werden, ein frivoles Doppelspiel getrieben. Jetzt zu Ausschnitten der politischen Tätigkeit der Jesuiten. Im letzten Drittel des 16. Jahrhunderts begegnen wir in Schweden unter König Johann III. Den Jesuiten Stanislaus Versewitsch und Anton Possewin als politischen Agenten. Possewin ging in Stockholm in prunkvollen Kleidern umher und trug einen kostbaren Kopfputz mit schwarzseidenem Flore. Nicht wie ein Ordensmann, sondern wie ein Hofherr oder Gesandter eines Fürsten. Nachdem er den König in die katholische Kirche aufgenommen hatte, kehrte er im Mai 1578 nach Österreich und Rom zurück mit vielen Aufträgen für Kaiser und Papst. Sie betrafen teils Familienangelegenheiten, teils öffentliche und waren an den Kaiser, die Könige von Polen und Spanien und an den Papst gerichtet. Possewin hatte sich alle mögliche Mühe gegeben, Johann, den König von Schweden, in die freundlichsten und friedlichsten Verhältnisse mit dem Kaiser und den Königen von Polen und Spanien zu bringen, um ihn durch den Schutz dieser mächtigen Herrscher gegen innere und äußere Angriffe seitens protestantischer Fürsten zu schützen und ihm hierdurch zugleich Mut und Vertrauen bei Vollbringung seines heiligen Unternehmens der Katholisierung Schwedens einzuflößen. Johann hatte auch nicht ermangelt, den Possewin mit den nötigen Dokumenten zur Begründung und Befestigung dieser freundlichen Einverständnisse mit den erwähnten Höfen auszurüsten. Auch die Angelegenheit des neapolitanischen Erbanteils hatte durch die Bemühungen Possewins und des Bischofs von Mondevi, päpstlichen Nuntius von Polen, eine glückliche Wendung genommen. Possewin sollte sie gleichfalls durch die Verwendung des Papstes und der erwähnten Mächte nochmals betreiben und womöglich zu Ende bringen. Vielerlei hatte Possewin im Namen des Königs mit dem Kaiser Rudolf II. Zu verhandeln. A. Theiner, Schweden und seine Stellung zum Heiligen Stuhl nach geheimen Staatspapieren, Augsburg 1838, Band 1, Seite 497 und folgende. Ein durchaus politischer Bericht ist das Schreiben, das der Rektor des Jesuitenkollegs zu Graz, Pater Haller, an den Ordensgeneral Acquaviva am 11. Juni 1598 richtete. Seit vielen Jahren schweben zwischen Bayern und Österreich, besonders dem Kaiser, Streitigkeiten. Was die unsrigen angeht, zweifle ich, ob sie mit der erforderlichen Liebe und Klugheit den Brand löschen. Pater Villa tut das Gegenteil. Beide Parteien haben ihre Anhänger, die von ihrem Parteistandpunkte aus berichten und so immer den Streit schüren. Da den Unsrigen aufgrund solcher Berichte die Sache vorgelegt wird, so ist die Gefahr vorhanden, dass man nicht den Rat gibt, die Berichte auf ihre Wahrheit zu prüfen. Weil es aber offenbar ist, ein wie großes Interesse die christliche Sache in Deutschland an der Vereinigung der beiden Parteien hat und bekannt ist, einen wie großen Einfluss die Mitglieder der Gesellschaft Jesu bei den Fürsten und ihren Räten haben, so wäre es wohl der Mühe wert, dass die Gesellschaft mit größerem Eifer als bisher und mit allem zu Gebote stehenden Mitteln an dieser Versöhnung arbeite, besonders zu Prag, Wien, München und Graz. Bei Dur, Gesellschaft Jesu, am angegebenen Ort, Seite 46.